kann deine ganze Schöpfung einfach nicht ertragen. Doch ich verlass mich auf dein Wort. Und du stehst da und siehst zu, wie alles in Schieflage gerät. Ein Wunder auf der Kippe, viel zu schön, um zu verweilen. Du wirst sehen, das Ganze besteht doch nur aus Teilen. Hast keinen Standpunkt und kommst wieder mal zu spät. Du driftest, schwankst umher und denkst, das geht nicht gut. Nur Mut kommt her und seht, dass es selbst nach dem Knall mit 300 km/h frontal gegen die Wand noch immer weitergeht. Ich kann dich sehen, ich habe keinen Grund, jetzt wegzusehen, wie du siehst. Ich kann es nicht glauben, wie kalt deine Augen sein können, wenn du mich ansiehst. Am Morgen und du erzähltest mir von deinen Verbrechen von heute Nacht. Du kamst am Morgen. Ich hatte grad an nichts gedacht. Du kamst am Morgen und erzähltest mir von deinen Verbrechen von heute Nacht.